Der Vorsitzende des Kabinetts der TVIAK Park Bong-ju besichtigte das Vereinigte Automobilwerk Sungri. Er machte einen Rundgang durch das Werk und informierte sich dabei ausführlich über den Produktionsstand. Auf der Besprechung im Werk wurden die Maßnahmen dazu ergriffen, durch die weitere Verbesserung und Vervollständigung der Produktionsprozesse verschiedene moderne Fahrzeuge zu bauen, die zur Wirtschaftsentwicklung des Landes beitragen werden. Außerdem suchte er die Baustelle des Objekts für die Gründung der C1-Chemieindustrie auf und beriet über die Sachen bei Bauarbeit.